Der verrückte alte Maurice, der verrückte alte Maurice. Le Fou, eben musste ich mal denken. Das solltest du nicht tun. Ich weiß, doch der steinalte Narr ist Bens Vater. Ein vertrottelter, schwachsinniger Greis. Also fing mein Verstand an zu tickern, als ich sah diesen törichten Mann. Da versprach ich mir selbst, dass ich heiraten will. Und jetzt habe ich folgenden Plan. Wenn ich... Ja? Wenn wir... Nein, und Sie? Klar. Jetzt kapier ich dein Los! Niemand Trickstiger Storm hat auch listiger Storm. Überrumpelt die blöden Gewitzkrieger Storm. Denn mein Vorrat ist ganz unerschöpflich. So mies wie ihn jeder hier kennt. Dabei bin ich sogar noch barmherzig. Nur solang bis du kriegst, was du willst, dann am Ende. Er hat Geist wie Gaston. Amüsiert wie Gaston. Er erfindet so endlos Refrains wie Gaston. Und schon bald werden wir seine Hochzeit feiern. Was für ein Kerl, das